kommt, singt mit uns ein neues Lied, dem Herren aller Herr. Stimmt froh mit ein, erzählt von ihm den Menschen nah und fern. Der Herr ist groß und wunderbar, gerecht in seinem Tun. Wir loben ihn und preisen ihn, verkünden seinen Ruhm. Auf Golgatha starb er für uns, durchlitt den Kreuzestod. Die Schuld der Welt nahm er auf sich, versöhnte uns mit Gott. Der Herr erfüllte Gottes Plan, gehorsam war sein Tun. Wir loben ihn und preisen ihn, verkünden seinen Ruhm. Nur Jesus macht dein Leben reich, schenkt in dir Zufriedenheit. Er macht dir klar, was wirklich zählt im Licht der Ewigkeit. Der Herr will auch in deinem Leben Wunderbares tun. Wir loben ihn und preisen ihn, verkünden seinen Namen.